الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles so gebet Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heilung und Herzlichkeit darauf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Brüder und lieben Schwestern, wir haben bereits in der letzten und der vorletzten Predigt viel erfahren über diese Sehnsucht der rechtschaffenen Menschen, die Sahaba allen voraus, die sie gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehabt haben. Diese Sehnsucht war darauf begründet, dass sie sich mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigt haben. Sie haben ihn kennengelernt in der Hinsicht, was er gerne isst, was er trinkt, wie er sich verhält, wie er sogar läuft, was er mag, was er verabscheut. Sie haben ihn kennengelernt, wie er barmherzig mit den anderen Menschen umgegangen ist, wie er sallallahu alaihi wa sallam Ikhlas gehabt hat in seiner Da'wah. Sie haben ihn als Menschen in- und auswendig gekannt. Und wenn jemand den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in- und auswendig kennt, bleibt ihm nichts anderes übrig. Er kann sein Herz nicht mehr davor zurückhalten, diesen Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu lieben. Und deswegen war dann die Auswirkung dieser Liebe dem Propheten gegenüber, alaihi salatu wassalam, dass sie sich nach ihm gesehnt haben. Und diese Sehnsucht hat sich gezeigt, erster Linie darin, dass sie ihm gefolgt sind, zweitens, dass sie sich mit ihm, dass sie sich über ihn, sallallahu alaihi wasallam, unterhalten haben. Sie haben über ihn geredet, sie haben seine Sunna verbreitet. Wenn sie zusammensaßen mit anderen Menschen, haben sie sich unterhalten über die Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weil sie eben ihre Herzen erfüllt waren mit seinen Aussagen und mit der Liebe zu ihm, alayhi salatu wassalam. Und wie man so schön sagt, sinngemäß, auf Arabisch sagt man sinngemäß, dass ein Mensch kann nichts anderes sagen als das, was in ihm drin steckt. Und wenn in seinem Innersten die Liebe zum Propheten sallallahu alayhi wasallam steckt, dann wird er auch das mit anderen Menschen zweifellos teilen. Unser Prophet sallallahu alayhi wasallam, dem nicht nur die Gläubigen unter den Menschen und den Dschinn gefolgt sind, sogar die leblose Materie hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam erkannt. Sogar die Tiere haben auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört in mehr als einer Begebenheit. Und wir haben erfahren, liebe Geschwister, wir erfahren inshallah durch die folgenden Berichte, dass die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen andere rechtschaffene Menschen genau an dieser Sache erkannt haben. Sie haben die erkannt daran, wie sie sich gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Sunna verhalten haben. Das heißt, einer wie Imam Malik rahimahullah ta'ala, der war ein Gelehrter der Gelehrte in Medina schlechthin, aber Imam Malik rahimahullah war auch ein Überlieferer von Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat nicht über jeden einfach alles aufgeschrieben, was er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt. Ihr wisst, damals, wenn man Hadithe überliefert hat, musste man verreisen, musste man suchen, wer hat Hadithe überliefert und von wem kann man diese Hadithe aufschreiben und wem kann man vertrauen. Und Imam Malik hat nicht jedem vertraut, sondern er hat nur den Leuten vertraut, die er auch wirklich geprüft hat und die er auch getestet hat, ob sie es wirklich wert sind und ob sie es wirklich verdienen und ob sie wirklich vertrauenswürdig sind, dass man über sie Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und deswegen sagte Malik rahimahullah über einen seiner Lehrer, über die überliefert, heißt Ayyub al-Sakhtiani, er sagte, Ayyub hat zweimal die Hajj vollzogen. Ich bin mit ihm gegangen, nicht um von ihm Hadithe zu hören über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern nur um ihn zu beobachten. Und dann habe ich Folgendes festgestellt. Immer wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, begann er zu weinen, bis ich Mitleid mit ihm bekommen habe. Dann sagte Imam Malik rahimahullah, als ich das an ihm festgestellt habe und wie er den Propheten sallallahu alaihi wasallam rühmt, dann habe ich angefangen, Hadithe über ihn zu überliefern, die er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt. Warum wusste Malik, dass das eine Eigenschaft ist? Weil dieser Mensch vollzieht die Hajj. Also ist ein Muslim. Und dieser Mensch vollzieht die Hajj gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er folgt der Sunna Und dann hat es diese Auswirkung, dass er sich nach diesem edlen Propheten a.s.w. sehnt. Und das wusste Malik, weil diese Sache hatte er an sich selbst ebenfalls verspürt. Er überliefert ja selbst, er praktiziert die Sunna selbst und er merkt, welche Konsequenzen das in seinem Herzen mit sich trägt. Deswegen sagte Mus'ab ibn Abdullah, sagte, wenn beim Imam Malik der Prophet s.a.w. erwähnt wurde, dann veränderte sich sein Gesicht und er verbeugte sich, das heißt aufgrund seiner Demut so sehr, dass es den anderen Menschen, die um ihn saßen, sogar schwer fiel. Eines Tages sprach man ihn darauf an, da sagte er, radiyallahu ta'ala, wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, dann würdet ihr mir diese Sache nicht vorwerfen. Das heißt, wenn ihr sehen könntet, was für eine Sehnsucht ich habe in meinem Herzen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann würdet ihr mir diese Sache nicht vorhalten oder nicht vorwerfen. Ja'far ibn Muhammad, der Sohn von Ali, der Sohn von Al-Husayn, radiyallahu ta'ala anhu, dem Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagt, dieser Mensch war auch jemand, der viel Spaß gerne gemacht hat und auch viel gelacht hat und gelächelt hat. Aber wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihm erwähnt wurde, dann wurde er ernst. Und dann veränderte sich sein Gesicht aus Respekt vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der ja einer seiner Großväter ist. Und genau das gleiche über Abdurrahman ibn al-Qasim. Das ist einer der, das ist der Sohn von Muhammad, dem Sohn von Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Das sage ich deswegen dazu, damit man sieht, dass diese Abstammung, dieses Sohn eines Gelehrten oder Sohn eines Sahabi sein, was das für eine Auswirkung auf diese Menschen gehabt hat, nicht nur, dass sie von ihnen abstammen, sondern dass sie eben mit diesen Menschen zusammen waren, die wiederum mit Menschen zusammen waren, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen waren. Und diese Nähe zu diesem Licht hat zweifellos eine riesengroße Auswirkung. Und es gibt viele dieser Erzählungen, liebe Geschwister, dass ich inshallah ta'ala an dieser Stelle abkürzen möchte. Aber wichtig ist, meine lieben Geschwister, dass wir uns fragen sollen, wenn wir diesen gleichen Weg gehen, dann sollte auch natürlich sollten diese Anzeichen auch in uns sich wiederfinden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in unserem Herzen so einen Respekt verdient, dass wenn er genannt wird, dass die Zunge des Gläubigen sich gar nicht zurückhalten kann, außer dass sie eben sagt, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, wasallim und so weiter und so fort. Das heißt, er kann gar nicht einfach nur ruhig bleiben, wenn sein Prophet erwähnt wird. Ähnlich wie die gläubigen Menschen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, dann werden ihre Herzen erschüttert vor Furcht vor ihrem Herrn subhanahu wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, das ist die Art und Weise, wie man vorankommt. Das ist die Art und Weise, wie diese Umma voranschreitet und sich verbessert und sich zu Allah Azza wa Jal, sich Allah Azza wa Jal nähert und nicht dadurch, dass man technisch bewandert ist und dass man technisch voranschreitet. Das sind alles Dunya-Angelegenheiten, die man benutzen kann, zum eigenen Vorteil, aber auch zum eigenen Nachteil benutzen kann. Das eigene Zeugnis, die eigene Arbeit, das Geld, das man verdient, all diese weltlichen Angelegenheiten können ein Argument für dich sein, können aber auch genauso gut ein Argument gegen dich sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird die gläubigen Muslime, wird die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht fragen, warum habt ihr es nicht geschafft, auf den Mond zu steigen? Oder warum habt ihr es nicht geschafft, zum Mars hochzusteigen? Das ist nicht die Frage, die dir gestellt wird in deinem Grab. Vielmehr wird dir gestellt werden, was dieser Prophet ist. Wer war dieser Mensch? Wenn du antworten kannst, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an den ich geglaubt habe, dem ich gefolgt habe, und das sind die Beweise. Ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe die Hajj gemacht, ich habe seine Sunna verbreitet, ich habe nach seiner Sunna gelebt. Das ist die Art und Weise, wie du in deinem Grab der Strafe entkommen wirst. Meine lieben Brüder, Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn 2/3 der Nacht vorbei waren, ist er aufgestanden und hat gerufen und gesagt, O ihr Menschen, gedenkt Allah, O ihr Menschen, gedenkt Allah. Und das war im letzten Drittel der Nacht, weil dort dieses göttliche Hinabsteigen stattfindet. Er sagt, O ihr Menschen, gedenkt Allah. Das heißt, er weckt die Schlafenden auf, er weckt die Unachtsamen Allahs Gedenken gegenüber auf. O ihr Menschen, gedenkt Allah. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, dass der erste Stoß in die Posaune und der zweite Stoß in die Posaune sind so gut wie eingetroffen. O ihr Menschen, gedenkt Allah, der erste Stoß und der zweite Stoß in die Posaune sind so gut wie eingetroffen. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, auch der Tod ist so gut wie eingetroffen und was er mit sich bringt. Auch der Tod ist so gut wie eingetroffen und was er mit sich bringt. Wenn heutzutage jemand das in der Nacht machen würde und die anderen Menschen wecken würde, Muslime wecken würde, damit sie ihr Gebet verrichten, wie würden die Leute darauf reagieren? Würden sie sagen, das ist ein Verrückter, lass uns schlafen, wir haben zu arbeiten, wir haben zu tun? Ubay ibn Ka'b war nicht so. Ubay ibn Ka'b fragte dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte, o Gesandter Allahs, ich spreche das Gebet über dich, das Salah, sallallahu alaihi wasallam, dieses Bittgebet spreche ich für dich häufig. Wie viel Prozent davon soll ich in meinen Bittgebeten dir überlassen? Das heißt, wenn ich am Ende in meinem Nachtgebet Dua mache, 5 Minuten Dua mache, wie viel davon? 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten? Er sagte, mach, wie viel du willst. Wie viel du willst, kannst du davon sallallahu alaihi wasallam sagen. Er sagte, dann mache ich ein Viertel. Sagt er, wenn du willst, mehr machen ist besser. Sagt er, die Hälfte. Sagt er, mehr ist noch besser. Subhanallah, also wenn du 3 Minuten Dua machst, 1,5 davon nur Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Das, was er dann gemacht hat letztendlich, sagt er, soll ich 2/3? Sagt er, wenn du mehr machst, ist noch besser, ist kein Problem. Sagt er, weißt du was, ich werde das gesamte Dua nur daraus bestehen lassen. Ich werde nur noch sagen, Allahumma salli ala Muhammad. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du das machst, dann wird Allah dir deine Sorgen wegnehmen und dann wird Allah dir deine Sünden vergeben. Das heißt, die Strafe im Diesseits, die Sorgen und die Strafe im Jenseits werden dir ganz allein durch dieses Salat auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam weggenommen werden. Nicht dadurch, dass man auf den Mond klettert oder auf den Mars hinaussteigt oder ähnliches. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, das ist die Art und Weise. Wenn du willst, schaffst du es, deinen Kindern und deiner Ehefrau und deinen Angehörigen und denjenigen, die Allah dir anvertraut hat, diese Sachen weiterzugeben, damit sie in diesem Leben und auch im nächsten Leben keine Sorgen haben. Und wenn du was anderes wählst, dann darfst du niemanden anderes tadeln, außer dich selbst. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.